Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. Zeugen zum Mordfall in Rehburg gesucht, Hemsa kämpfen für Oberschule und Liebenau holt 8. Saisonsieg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Nienburgs ersten Stadtrat, Dr. Bernd Rudolf, wird es wahrscheinlich keine zweite Amtszeit geben. Zwar wolle er sich zur Wiederwahl aufstellen lassen, doch Chancen sehe er kaum. Bürgermeister Henning Onkes wolle ihn laut eigener Aussage nicht noch einmal als Stadtrat vorschlagen. Die Amtszeit von Dr. Bernd Rudolf endet am 31. Januar 2017. Nur wenn sich kein Nachfolger findet, könnte er das Amt für weitere 8 Jahre ausüben. Die Entscheidung über den Verbleib der Oberschule Hemsen steht weiterhin aus. Der Landkreis sieht in seiner Schulplanung den Auslauf und die folgliche Schließung der Schule vor. Die Samtgemeinde Hemsen fordert aktuell die Trägerschaft vor Gericht ein. Die Landesschulbehörde hatte den Antrag zuvor abgelehnt. Die politische Entscheidung, diese Schule auslaufen zu lassen, stößt besonders bei Eltern auf Unverständnis. Dazu Jochen Blask, Ratsmitglied des Flecken Drakenburg. Diese Entscheidung kann man überhaupt nicht nachvollziehen, weil Hemsen hat ja angestrebt, mit Nienburg zusammenzugehen. Und es ist Tradition seit über 40 Jahren, dass Erichshagener und Holdorfer Schüler eben die Hemser Schule besuchen. Und das sind zurzeit ungefähr so über den Daumen 80 Schülerinnen und Schüler, die aus dem Nienburger Norden eben nach Hemsen gehen. Und von daher würde die Schülerzahl, die hier gefordert worden ist, immer wieder erreicht werden. Zur Aufklärung des Mordes an einem 63-jährigen Rehburger sucht die Mordkommission Brunnen weiterhin Zeugen. Personen, die Kleidungsstücke im Bereich von Rehburg und Winzler finden, sollen sich umgehend an die Mordkommission in Stadthagen melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die am 28. Januar zwischen 9 und 16 Uhr einen dunkelblauen BMW 330 mit Nienburger Kennzeichen gesehen haben. Ende Januar war der 63-Jährige tot in seiner Wohnung gefunden worden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SV Aue Liebenau holt in der 14. Begegnung der laufenden Handballverbandsligasaison den 8. Sieg. Auswärts bei Müdenörze gelang den Kreis Nienburgern ein 36:29 Erfolg. 7 Punkte Vorsprung waren auch für die Liebenauer um Malte Grabisch eindeutiger als vorher erhofft. Deutlicher auch als erwartet, weil die Müdener Jungs haben auf jeden Fall einen starken Rückraum. Aber dadurch, dass sie jetzt auch unten drin stehen und da nicht so richtig rauskommen, wirken die doch sehr verunsichert. Am Anfang haben sie relativ stark gespielt, da hatten wir auch nicht so den Zugriff in der Abwehr. Das ist halt so, wenn man unten drin steht, das haben wir ja letzte Saison selbst erlebt, wenn man dann plötzlich eine 4-Tore-Führung, einen 4-Tore-Rückstand abgibt, dass man dann nicht mehr so richtig ins Spiel reinkommt. Liebenau holt somit Saisonpunkte 16 und 17, festigt dadurch den 6. Tabellenplatz. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.